1971. Die Schattenseiten des erreichten Wohlstands rücken Anfang der 70er Jahre mehr und mehr ins Bewusstsein der bundesdeutschen Gesellschaft. Die Autoflut, in der die Städte zu ersticken drohen, ebenso wie die Belastung der Natur mit wachsenden Mengen von Hausmüll, sind ungelöste Probleme. Es formiert sich Widerstand gegen gedankenlose Umweltverschmutzung und die Bundesregierung formuliert erstmals ein Umweltprogramm. Eine heftige Diskussion entzündet sich an der geplanten Reform des Eherechts und des Paragraphen 218. Die Bundesregierung will mit den Gesetzesinitiativen dem Wandel gesellschaftlicher Normen und Wertvorstellungen Rechnung tragen. Im Juni 1971 bekennen sich 374 Frauen, darunter auch Prominente, in der Illustrierten Stern öffentlich zur Abtreibung. Sie fordern die Streichung des umstrittenen Paragraphen 218. Was sonst noch geschieht? Hans Rosenthal startet im Mai 1971 im ZDF sein Ratespiel Dalli Dalli. Dalli Dalli. Knappe Hotpants sind die modischen Schlager der Saison. Der Deutsche Sportbund gibt den Startschuss für die Aktion Trimm dich durch Sport und das BAföG tritt in Kraft. Mehr als eine Randnotiz. Willy Brandt setzt seine Entspannungspolitik fort, findet dafür internationale Anerkennung und wird im Dezember 1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Numerus Clausus, besonders fürs Medizinstudium, bleibt heiß umstritten und der bislang umfassendste Bestechungsskandal wirbelt die Fußball-Bundesliga auf. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.